1987. Joco Noshtlecl Gomera und seine Tanztruppe demonstrieren dafür, dass der aztekische Federschmuck, der im Völkerkundemuseum, heute Weltmuseum, aufbewahrt wird, an Mexiko zurückgegeben wird. Die sogenannte Federkrone des Moctezuma war vermutlich der Kopfschmuck eines Priesters und ist das einzige erhaltene Exemplar seiner Art.